Bayern 2. Hörspiel Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Der Warnton im Auto. Sicherheitsgurt anlegen. Achtung zu Ihrem Schutz. Natürlich geht es nur um Ihre Sicherheit. Ihre Gesundheit ist uns einen Warnton wert. Das Fachwort für dieses Vorgehen heißt Technopaternalismus. Wenn die Technik mitdenkt, wenn sie den Menschen automatisch vor Unsinn bewahrt und vor Gefahr. Wie eben ein guter Hirte und Vater. Wie wird der Technopaternalismus unsere Welt durchdringen, wenn er demnächst von der simplen Sicherheitsgurt-Piepsmaschine zur künstlichen Intelligenz wechselt? Bereits in den späten 1990er Jahren philosophierten die Medientheoretiker des niederländischen Autorinnenkollektivs Agentur Bilwet von einer elektronischen Einsamkeit, die uns verfolgen wird. Was passiert, wenn der Spaß aufhört? Fragte Agentur Bilwet und meinte damit, wie werden wir mit dem Gefühl umgehen, wenn wir zwar alle perfekt in unserem maschinisierten Alltag funktionieren, wenn wir uns in die Logik digitaler Technik eintakten, nur sind es die Geräte um uns herum, die plötzlich aussteigen oder sich aufhängen. Kein Strom, alles kaputt. Niemand weiß, warum. Es scheint ein Topos der digitalen Moderne zu sein. Die Maschine steht still. So prophezeite es bereits 1909 der britische Schriftsteller Edward Morgan Forster in seiner gleichnamigen dystopischen Erzählung. Die Hörspielbearbeitung von Felix Kubin erhielt den Publikumspreis der ARD Hörspieltage 2018. Die Maschine steht still. Hörspiel von Felix Kubin nach der gleichnamigen Erzählung von Edward Morgan Forster. In dieser Geschichte leben die Menschen in einer unterirdischen, abgekapselten Welt mit allem Komfort. Das ganze Leben ist durch die Maschine perfekt geregelt. Es gibt kein Bedürfnis mehr nach persönlichen Begegnungen. Alle Kommunikation findet über die Maschine statt. Das Handbuch der Maschine ist zu einer Art Bibel geworden, die angebetet wird wie ein Gott. Wir schauen in ein kleines, sechseckiges Zimmer wie die Zelle einer Bienenwabe. Es hat weder Fenster noch eine Lampe, und doch ist es von einem sanften Leuchten erfüllt. Es gibt keine Abluftöffnung, und doch ist die Luft unverbraucht. Es sind keine Instrumente zu sehen, und doch wird dieses Zimmer von wohltemperierten Klängen durchpulst. In der Mitte steht ein Sessel, daneben ein Lesepult. Mehr Mobiliar gibt es nicht. In dem Sessel sitzt ein in Tücher gewickelter Fleischberg, eine Frau, etwa 1,5 Meter groß, mit einem Gesicht weiß wie ein Pilz. An ihrem Arm befindet sich ein Gerät zur Überwachung der Körperfunktionen. Achtung, Eingabe! Eine holotelevisuelle Anfrage. 14-4a. Mit einem Knopfdruck setzt die Frau ihren Sessel in Bewegung und rollt ans andere Ende des Zimmers. Teil 1.

Hörspiel von Felix Kubin nach der gleichnamigen Erzählung von Edward Morgan Forster. Es sprachen Erzähler Achim Buch, Vashati Susanne Sachse, Kuno Raphael Stachowiak, Computerservice-Stimme Susanne Reuter, Maschinenpriester Jörn Rüther, Passagier und Reporter Josef Ostendorf, Flugbegleiterin und Engel der Heimatlosen Marina Galitsch, Maria Anne Moll, Funktionär Wolf-Dietrich Sprenger, Chor Günther Kochan, Johanna Mohr, Inka Rotzoll, Jörn Rüther und als Maschine Susanne Reuter, Hannes Hellmann und Bela Brilowska. Perkussion und Spezialeffekte Steve Heather. Musikaufnahme Tobias Levin. Sprachaufnahme Dominik Blech und Nicole Graul. Regieassistenz Eva Soloch. Komposition und Regie Felix Kubin. Künstlerische Assistenz Felix Reitel. Übersetzung des Originaltextes aus dem Englischen Gregor Runge. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2018. Sie hören Bayern 2, Hörspiel Artmix. Am Mikrofon Ralf Hohmann. Bis zum Notizbuch Freitagsforum bleiben noch einige Minuten für Musik von Felix Kubin, dessen Hörspiel Sie eben gehört haben. Zum Beispiel das Stück Schnitzler. Erschienen ist es unter anderem 2003 auf der Compilation Bis auf Weiteres eine Demonstration. Geräusche für den Tag danach. Der Name des Albums verweist auf den Neue Deutsche Welle und Punk-Sampler Geräusche für die 80er. Auch die CD von 2003 vereinigte aktuelle deutschsprachige Musik. In diesem Fall der Jahrtausendwende von den damals frisch wiedergegründeten Fehlfarben bis zur Wiener Künstlerformation Satellite Footprint Shop. Schnitzler von Felix Kubin also zum Abschluss des heutigen Hörspiel-Artmix. Doch zuerst das Stück Kleptoman. Hier arbeitet der Hamburger Komponist mit Stereo Total zusammen. Das sind die Berliner Künstler Brezel Göring und Françoise Cactus, von der auch der Text stammt, für Kleptoman. Schnitzler. Von Felix Kubin, Komponist, Musiker und Hörspielmacher.